Blindheit überredete Augen. Ihre ein Rätsel ist rein entsprungenes. Ihre Erinnerung an schwimmende Heldentürme, Möwen umschwirrt. Besuche ertrunkener Schreine. Bei diesen tauchenden Worten käme ein Mensch, käme ein Mensch zur Welt heute mit dem Lichtbart der Patria. Hier von dieser Zeit, ihr dürfte nur lallen und lallen, immer, immer zu.